Wenn der Normalbürger einen Garten anlegt, interessiert das niemanden, na vielleicht noch den Nachbarn, aber damit hat es sich auch schon. Wenn First Lady Michelle Obama mit dem Spaten in die White House-Scholle haut, macht das weltweite Schlagzeilen. Get access to really fresh vegetables and fruit. Es ist ein sogenannter Kitchen Garden, also ein Garten, der Gemüse und Obst für die Küche liefert. Viele Bürger fragten besorgt nach, ob die Obamas sparen müssen. Immerhin stecken die USA in einer tiefen Rezession und da muss vielleicht auch die Präsidentenfamilie den Gürtel enger schnallen. Muss sie nicht. Der Präsident verdient $400,000 im Jahr, wohnt mietfrei im Weißen Haus und die Köche haben einen großen Etat, auch für frisches Gemüse. Dennoch, ein Garten ist nicht mehr nur Erholung. Die Rezession zwingt inzwischen viele Amerikaner, sich einen kleinen Garten anzulegen, denn die Lebensmittelpreise, und da vor allem Obst und Gemüse, sind in den letzten Monaten rapide gestiegen. Jesse Parker hat nicht nur einen Garten angelegt, sondern gibt Nachbarn auch Tipps. Man kann sich buchstäblich selbst versorgen. Parker hat ausgerechnet, dass eine vierköpfige Familie auf diese Weise rund $1,200 im Jahr sparen kann. Parker pflanzt alles, was in ihrem kleinen Garten in Manhattan wächst. Bell peppers, red peppers. Nicht nur in Großstädten wie New York wird selbst angebaut, im ganzen Land, von Los Angeles bis Washington, gibt es einen regelrechten Kitchen Garden Boom. Nach inoffiziellen Schätzungen gibt es jetzt mindestens 21 Millionen Hobbygärtner in den USA. Es geht aber nicht nur um den Selbstanbau. Amerikaner haben die Nase voll von Tomaten, die wässrig schmecken, und Kirschen, die zwar rot, aber sonst weder süß noch saftig sind. Um die Mini-Bauern zu unterstützen, haben sich einige Gärtnereien auf die Samenproduktion spezialisiert. Greg Larkowskis Firma versteckt Samen von Bohnen über Tomaten bis hin zu Rucola-Salat in die gesamten Vereinigten Staaten. Das Geschäft, sagt er, ist geradezu explodiert. Je mehr es mit der Wirtschaft bergab geht, desto mehr haben wir zu tun. Bettina Schnauski war Managerin bei der Kaffeekette Starbucks. Als viele Läden geschlossen wurden, war sie plötzlich arbeitslos. Von jetzt auf gleich war sie nur noch Hausfrau und das Ersparte schmolz schneller dahin, als sie dachte. Um über die Runden zu kommen, legte sie in ihrem Garten Beete an. Allein schon die Fahrt zum Supermarkt ist teuer, sagt sie, weil die Benzinpreise so hoch sind. Sie nennt ihren Garten dennoch nicht Kitchen Garden, sondern Rezessionsgarten. Die neue Lust am Garten erinnert Ältere an die vielen Gärten, die während des Ersten und Zweiten Weltkriegs angelegt wurden. 20 Millionen Bürger versorgten sich damals mit Obst und Gemüse. Wenn das Grundstück zu klein war oder man in einer Etagenwohnung lebte, wurde die Saat in Blumenkästen gesteckt. War es etwas größer, wurde der Rasen im Vorgarten umgepflügt und für den Gemüseanbau genutzt. It happens to be one of the most wasteful, useless. Die Vorgärten mit dem Rasen sind reine Verschwendung, meint Fritz Hill. Er entwirft Gemüsegärten vor der Haustür. Statt Rasen und Hecken sieht man Erdbeeren, Stachelbeeren, Gurken und Tomaten.